So, hallo? Jo. Wer ist da? Hier ist der Sensu. Der wer? Der Sensu. Ja, und was gibt's? Du hast mein Profil auch bei Yahoo gesehen. Hä? Ja, der Spawny Bratos hat dir den Link gegeben. Weißt du das nicht mehr? Nee. Du hast uns auch eingeladen zu der Party. Zu welcher Party? Ja, komm. Hä? Doch, du willst eine Party machen. Welcher Party? Komm. Weißt genau, welche Party ich meine. Nee. Sonst alles frech bei dir? Nee. Nee? Nee. Alles schimmelt, wa? Nee. Nee, auch nicht. Nee. Nee. Wo ist denn der Seiten, Serkan? Was los, Doc? Oh, Döner! Was, Döner? Bist du nicht mehr ganz dicht, du Hanswurst, oder was? Nee, ich soll die bestellen. Machst du mit deiner Dönersoße alleine? Was für eine Dönersoße denn, mein Freund? Ich verkaufe hier nur gebratene Kartoffeln. Gebratene Kartoffeln? Gebratene Kartoffeln. So eine Kartoffel wie du. Ja, genau so eine wie du. Ey, cool. Ey, was hast du denn für, ey, was hast du denn für einen prallen Akzent, Mann? Haben sie dir ins Gehirn gekackt? Nee, ich bin Berliner. Ach, ich kenne nicht, du. Ja, ich bin Berliner. Kommst du aus Ost-Berlin? Nee, ich bin West-Berliner. Hast du Maschendrahtzellen? Nee, auch nicht. Ich wohne in einem, ja, so einem Blockhaus. Ach so, bist einer von den Aso-Deutschen. Ja, halb. Halb. Ja, kann man nichts dran ändern. Ja, leider. Ist meine Mom schuld. Ja. Egal. Okay. Macht ja richtig Stimmung hier, gefällt mir. Okay, gut. Tschüss. Haut er jetzt schon ab, oder was? Ja, wir gehen jetzt. Nicht mit mir reden, oder was? Nee. Ey, ich hab hier versucht, eine halbe Stunde lang durchzukommen und jetzt wollte er nicht mehr mit dir reden. Ja, ja, Hobel und Knobel stehen unten vor der Tür, Mann. Wir müssen los, wir haben eine geile Party. Ah, geile Party. Weißt du, welche Party? Rave On Party. Ey, geil. Ja, ohne Scheiß. Gut. Und die Susi hat die Pillen auch schon genommen. Ey, die okay? Ist dran drauf, oder was? Pass auf. Und wir machen auch eine fette Aftershow-Party. After mit Ausrufezeichen. Ja, genau. Und jetzt gibt's sogar noch ein, jetzt gibt's sogar noch zu der Party ein Lied, okay? Hau rein, geiles Lied für dich. Bestimmt so ein Habak-Lied viel für dich. Genau geschaffen. Tschüss.